steht mir ihm und durch Brot. Wähle, wähle, jetzt pass auf, jetzt trittst eine drauf. Wirtschaft, zu fressen, mich hungert's, zu fressen, mich hungert's als Ehrenbär, zu fressen, mich hungert's als Ehrenbär, als Ehrenbär, als Und zieh mich um!